Wir sahen finstere Bilder im kalten Rauch und dennoch lebt eine neue Zuversicht in uns. So bringt der Morgen Rat. Und schon die Wiederkehr des Lichtes nach dieser langen Nacht erschien uns wunderbar.